Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Grüß Gott. Ja, sagen Sie doch mal was, Herr Angermeier, mir fällt nichts ein. Ja, es ist ein sonniger Tag heute, gell, und dann haben wir gleich spontan haben wir uns verabredet und haben gedacht, wir gehen mal dahinter, gell, auf die Festwiesen da also in Ich glaube, wir müssen es den Hörern erklären, Herr Angermeier. Ja, die Festwiese, das ist da hinten. Also, ne? wir stehen jetzt hier auf der Eisenbahnüberbrücke in Richtung Rottenburg, Fußgängerbrücke, und schauen hinter und da sind lauter weiße Zelte stehen da umeinander. Ich finde es zu hell. Und ich habe gehört, da soll es die eine oder andere gegrillte Wurst feiergeboten geben. Und habe mir gedacht, packe meine Feinde zusammen und gehe mal hinter. Altes Ekel, Herr Angermeier, ist schon wieder Würste. Mir ist vom letzten Mal noch schlecht. Sie soll es immer gescheit zusammenreißen, dann gibt es nachher ein kleines Schnapserl und dann geht das alles wieder. Ja, naja, also wir gehen jedenfalls jetzt auf die Ausstellung FDH. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir einen Götz Finzkay von der Kunsthalle dort auch irgendwo sehen. Ja, der Herr Finzkay ist auch dabei, der sagt jetzt nichts. Er guckt auch in die falsche Richtung. Ich gucke in die falsche Richtung, deshalb kann ich dazu jetzt gar nichts. Aber es ist gerade pfundig, grirbig, die Sonne scheint und vielleicht gibt es auch noch einen Jagertee nachher auf der Hütte. Ja, den pfeifen wir uns rein. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was es da gibt auf der Ausstellung. Und so lange, also wir haben ja jetzt nichts Interessantes zu berichten von hier eigentlich. Vielleicht, also da unten steht ein Zug. Und da ist die Sedbert-Stiftskirche und den Österberg. Ja, und das Schloss von Tübingen ist gerade wohl überall heller Sonnenschein, die ist im Schatten getaucht. Ich glaube, das hat symbolischen Wert. Und da hinten das Arbeitsamt und dann das Regierungspräsidium und das Polizeihochhaus. Also ich glaube, unsere Hörer können sich das jetzt vorstellen. Ja. Wenn nicht, sollen sie auf dem Stadtplan nachgucken. Wir gehen jetzt weiter, melden uns dann wieder. Wir melden uns dann wieder. Ja. Oh je, ich glaube, das war nicht so gut. Herr Angermeier, was gibt es denn da zu lachen? Boah, wir haben gerade die Aufnahme verdorben, Herr Angermeier. Finden Sie? Ja, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Wir hatten ein Skript gemacht. Wenn Sie das verlieren... Jetzt das erste Mal kommt jetzt eine Aufnahme vom Treppenabgang. Jetzt gehen wir die Treppe zu viert hinunter. Liebe Hörer, wir gehen die Treppe hinunter. Zu viert? Ich weiß nicht, ob man es hört, weil unten kommen auch Autos. Können Sie denn nicht zählen? Es müssen wir unten unheimlich aufpassen, dass wir nicht vom Auto überfahren werden. Ich glaube, jetzt wird das Hintergrundgeräusch zu laut. Ich schalte mal runter auf 30 Dezibel Attack. Oh ja. Mal schauen, was dann passiert. Ja, liebe Hörer, das ist ein einmaliges Experiment in der Geschichte der Wüstenwelle. Ich glaube, es wurde noch nie in der Geschichte der Wüstenwelle auf 30 Dezibel Attack runtergeschaltet. Achtung! Ja, jetzt hört man uns auch gar nicht mehr. Ja, das war also unser Experiment. Man hat uns da nicht mehr gehört zwischendurch. Und wir geben dann jetzt links, ab. Links kommt eine Baracke. Ach, doch noch was? Eine flache Baracke. Ich glaube, da leben Tschuschen. Tschuschen? Ja. Ja, da ist auch Müll im Garten. Da liegt viel, unheimlich viel Müll im Garten rum. Ich glaube, die haben es nicht so mit der Ordnung. Nee, der Tschusche an sich ist ja praktisch auch der größte Müllproduzent Europas. Da wird ja dauernd eingeflogen, der Tschusche. So. Ich glaube, da leben bestimmt 50 Leidl in der kleinen Baracken. Vielleicht noch ein bisschen was von den Autos zu hören jetzt. Das war jetzt ein Renault. Das war ein Citroën. Grün, genau. Da drüben ist, glaube ich, so ein Postauto, so ausraschiertes. Das ist jetzt, glaube ich, umgebaut zur fahrenden WG. Ja, das wird dann auf der FDH geparkt und dann steigen die Leute aus und vergnügen sich. Und da ist schon Bullerei, aber die ist grün. Ja, die haben aber das gleiche Auto. Ich glaube, wir können das nachher nicht alles verwenden, Herr Angermeier. Wir müssen da schneiden. Deswegen schneiden wir jetzt hier mal. Ja. Eure Tagesordnung. Die Sendung für den Messebesucher und die Messebesucherin und das Kind von Messebesucher und Messebesucherin hier auf der Wüstenwelle. Es geht heute um die Messe für den Hörer, die in Tübingen zurzeit stattfindet, noch bis zum 10. März. Herr Scharping? Und auch die SPD ist dort mit einem Stand vertreten. Herr Scharping, Sie jetzt haben... vor den Landtagswahlen. Wirtschaftsförderung ist uns besonders wichtig und mit Dieter Spöri tritt ja ein Kandidat an. Bitte? Sie wollten mich gerade unterbrechen. Ja, jetzt hat sich's erledigt. Ja, gut. Also, wie gesagt, die SPD ist in Halle 5 an einem Stand. Und unser Landtagskandidat, wie heißt der noch gleich? Können Sie gerade mal aufstehen, Herr Scharping? Ich muss da ran an die Schublade. Dankeschön. Ja, danke. Oh, ja, bitte weiter, wenn Sie weitermachen. Unser Landtagskandidat, wie heißt der? Mutter Beimer heißt er, glaube ich, ist dort auch an dem Stand. Und begrüßt sie dann persönlich. Und die SPD setzt sich dafür ein, die lokale Wirtschaft. Sie mal ein bisschen leiser ja, bitte. Ja, ist der Teufel nicht da? Na, wir müssten die vielleicht, SPD, wie dass gesagt, wir dann noch überschneiden. Ist der Ansicht, dass ich mein, gerade hier in der Region... Ich finde, wir hatten jetzt genug Ja, Vorsicht. Würstel essen. Wir hatten genug Scharping, glaube ich, und wir können dann vielleicht nachher einfach, wenn wir den nachher rauslassen. Herr Scharping, wäre Ihnen das auch recht? Gerade in strukturschwachen Gegenden. Bitte? Ich fragte, ob Ihnen das auch recht wäre. Ja, selbstverständlich. Ja, das ist dann gut. Gut, dann würde ich sagen, dann danken wir dem Herrn Scharping jetzt erstmal für die wahrscheinlich doch recht informative Einführung. Wo ist denn der Stand von der CSU auf der Messe? Der ist direkt hinten, da wo die Toiletten sind, und dann gehen sie rechts ab. Da soll es ein paar Würstel geben, habe ich gehört. Ja, da hat der CDU-Politiker Erwin Teufel schon eine Wurst hingemacht. CDU ist mir Wurst, die mag zur CSU. Ach so. Nee, da weiß ich, bitte schön. Das hat in Baden-Württemberg ja nichts verloren. Eigentlich sind die auf solchen Messen immer gleich neben dem Bundeswehrstand. Schauen Sie mal dort hinten, ist das eigentlich nicht Götz Finsky von der Kunsthalle? Was ist der? Ja, genau. Das ist der mit der Brühe da. Ja. Der lange Hagerner, der mit der Spitznase. Ja, da müsste man doch was unternehmen, meine Herren. Ja, das vielleicht, wenn ich mal zu dem hingehe. Ja, machen Sie das mal, Herr Scharping. Ja, Sie sind da der Richtige. Ja, ja, guten Tag. Sagen Sie mal, sind Sie nicht Götz Finsky von der Kunsthalle? Ja, mein Name ist Finsky von der Kunsthalle. Götz Finsky, ja? Ja, wenn Sie vielleicht mal die Brille abnehmen möchten. Die Brille abnehmen, na? Ja, ich bitte Sie darum. Ach so, ja, gut. Ich möchte ja hier keinen Sachschaden verursachen. Wenn Sie mich so freundlich darum bitten, will ich das nur mal gerne tun. Ja, bitteschön. Au! So, Dankeschön, Herr Scharping, das war sehr gut. Ja, bitteschön. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier das, sehr gefreut. Das entworfen für den ersten Stand. Wir könnten dann vielleicht jetzt gerade wieder rübergeben zur Messe, zur FDH. Falls die Korrespondenten... Ja, ich glaube, die sind da. Dass wir dann jetzt einfach rüberschneiden würden, ne? Wäre Ihnen das recht? Ja, ihn hätte jetzt gerne Wurst. Sie kriegen dann die Wurst und ja. Herr Scharping geht vielleicht wieder schlafen. Die SPD ist auch im Bereich der Kulturpolitik. Ja. So machen wir es, Herr Scharping. Ja. So machen wir es. Ja, Herr Scharping, so machen wir es. Ja. Ja. Ist erstaunlich, wie groß diese Messe ist. Wir sind jetzt hier am ersten Stand. Und es ist also ein Gebrauchtwagenstand. Aber so richtig interessante Autos sind nicht dabei, ne? Finsky? Nein, durchaus nicht. Nee. Da wird ein neuer Wagen hergefahren. Das ist auch wirklich erstaunlich groß. Also diesem Gebrauchtwagenstand sieht es eigentlich fast aus wie auf einem Parkplatz. Ja, ist ein bisschen lieblos, alles abgestellt hier. Ja. Keine Tafeln, keine Beschriftungen. Man muss sich dann die Autos, Bezeichnungen und Jahrgänge und alles selber zusammensuchen. Die stehen auch nicht dran. Die meisten Autos sind noch nicht mal frisch gewaschen. Also wenn das so weitergeht, Herr Finsky. Geschweige denn poliert. Oder dann sind wir ja aber schnell wieder weg, sage ich Ihnen. Wollen wir mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Es wird sich gleich die Akustik verändern, liebe Hörer. Aufgepasst, ich schneide dann. Wir treten in ein Zelt. Ja, da vorne ist der Herr Finsky. Guten Abend, Herr Finsky. Guten Tag, Herr Finsky. Sagen Sie mal ein paar Worte zum Hören. Guten Tag, Herr Finsky. Willkommen auf der FDH. FDF. FDF? Ja. Darüber wäre noch zu reden. Ja, liebe Hörer, darüber ist natürlich weder später noch sonst wann zu reden. Es heißt Ausstellung FDH, Ausstellung für den Hörer, Ausstellung also für euch, für die Gegenhörer zu Hause und unter. Und wir aber haben auch jetzt nachher noch einen zweiten Beitrag von der Ausstellung für den Hörer vorbereitet für euch, unter anderem auch Martin findet ihn gut. Guten Tag. Und ich denke, wir können einfach in dem Weg den Vortrag über die Ausstellung für den Hörer einsteigen. Nee, nächsten Beitrag. Und einen Beitrag über Sportgeräte. Das ist für ja den Unfug. Hörer. Also ich meine, Sport bitte? Ist ja generell eigentlich schon Unfug, ne? Aber Sportgeräte und. Ich denke, es wird dir gefallen. Dann also zumal. Bist du sicher? Ich denke schon. Ich fahre es mal ab. Also glaube ich kaum. Es ist ein abgefahrener Beitrag, wir fahren den jetzt ab. Da hätten wir hier einen, vielleicht dieses Gerät, da sind zwei Handgriffe dran. Ja, da können Sie sich festhalten und dann einen Klotz in der Mitte festklemmen. Ja. Und Sie müssen dann durch Fußbetätigung wahrscheinlich, ich kann das gerade nicht ganz erkennen, hinten den Hebel bewegen, dann den Rückschlagkolben aufdrehen und hier an dieser Stange den Spaltarm nach unten führen. Das ist sehr kraftaufwendig. Sehr gut. Und hinterher können Sie es dann verfeuern, da wird Ihnen dann auch noch warm. Und was passiert da? Ja, das kann ich auch nicht erkennen. Ich glaube, es sind, da ist so ein Klotz in der Mitte. Es sind vier Äxte. Da immer ein neues Holz. Also, liebe Hörer, Sie können sich das so vorstellen, das ist ein kreuzförmiges Axtsystem, das nach unten geführt wird. Okay. Und dann den Kopf des Kunden. Was? Mein Kopf? Spaltet. Mein Kopf? Echt? Mhm. Brauche ich da Spalttabletten dazu, oder wie? Ja, Aspirin vorher. Drei Aspirin in Wasser aufgelöst und dann merken Sie da fast nichts von. Ah ja. Gut. Ja, und Sie sind dann dahinter auch topfit voll, wieder. Voll fit. Ja, voll und fit. Ja, spitze. Werden rückgeführt in den Schoß der Gesellschaft. Und wie lange macht man das pro Tag? Ja, Vorsicht, bewegte Werkzeuge, da dürfen Sie nicht hinfassen. Ja, pro Tag vielleicht einmal morgens, mittags, abends, jeweils mit einer Tasse Kaffee, dass Sie es dann runterspülen können. Die kommt da in die Mitte, die Tasse Kaffee? Die wird hier hinten eingegossen und praktisch als Treibstoff verwandelt. Es ist ja so, dass diese fossilen Energiespender allmählich zu Ende gehen. Ah ja, und da wurde hier dieser Kaffeemotor entwickelt. Sehr, ja. Sehr schön. Ja, jetzt haben Sie diese Hebel hier bewegt und können da mit geringem Kraftaufwand fast noch geringeren Kann man Effekt den Widerstand noch ein bisschen stärker einstellen? Ich nehme an, mit einer Feder. Aber das mit den Sportgeräten ist ja grober Unfug. Ich meine, wozu braucht man das denn nicht? Da muss man sich anstrengen, ganz unsinnig hier Kalorien verbraten und das in einer Zeit, wo man doch Energie sparen sollte. Ich finde, das muss wirklich nicht sein. Auch die Verletzungsgefahr sollte man beachten. Also da gibt es sicher sinnvollere Sachen, die man kaufen kann. Gab es denn vielleicht auch auf der Messe was Sinnvolles? Liebe Hörer, von der für die Hörermesse hier aus Tübingen eine wirklich fundamentale Neuerung für die Haare, für die Nase, für die Schleimhäute, für den Magen, für den internen Gebrauch. Ein Kräuteröl, das Sie begeistern wird. Ja, ich weiß ja nicht. Ein Tropfen genügt. Ein freiverkäufliches Arzneimittel. Was ist da drin? Nicht bekannt. Pfefferminzöl, Eukalyptusöl und 24 verschiedene Kräuter. Ja. Fenchel, Anisöl und so weiter. Mhm. Ja? Steht aber nirgends drauf. Ganz natürlich. Die Anwendungsstoffe stehen immer gleich. Da fällt mir tot um. Geht durch und durch. Ja, ja. Da sind wir speziell innerlich für die Abwehrkräfte. Das, ja, das schützt vor freien Radikalen. Ja, also Kräuteröl, das will mir nun wirklich nicht einleuchten, was das soll. Also Kräuteressig, das ist ja nachvollziehbar, das braucht man in der Küche, im Haushalt und so weiter, aber Kräuteröl, also ich weiß wirklich nicht, was das soll. Ich meine, das braucht doch kein Mensch, das schmeckt sich ja auch nicht gut. Ja, liebe Hörer. Und ist wahrscheinlich auch gar nicht gesund, also mit den ätherischen Ölen, das kann mir keiner weismachen, dass das gesund sein soll. Liebe Hörer, wir sind natürlich im unermüdlichen Einsatz für euch, für euer Wohlergehen und vor allem dafür, dass ihr interessante Dinge erlebt. Und wir haben auf der Messe nach Gegenständen gesucht, nach denen man sich bücken kann. Und wir haben auch einen gefunden. Es kommt gleich ein Beitrag über die Seife. Ist reine transparente Seife, ohne Parfüm, ohne Konservierungsstoffe. Die Leute werden immer empfindlicher und gerade morgens, wenn man sich gewaschen hat, auch gerade nach der Rasur ist die Haut sehr gereizt, zieht sich alles zusammen. Mhm. Und die Aloe Vera ist eine sehr viel, die gekauft wird für trockene Haut. Es gibt der Haut, ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal diese grüne Seife. Aloe Vera für trockene Haut. Genau. Die nehme ich mit. So, für trockene Haut. Hast du trockene Haut? Ja, ich habe es. Nicht, dass es jetzt ein Fehlkauf ist. Ich habe sehr fettige Haut. Ja, fettige Haut spielt keine Rolle. Ja, also ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Nicht? Also ich persönlich, ich habe ja eher normale Haut, also weder fettige noch trockene. Also für mich ist das ganz bestimmt nichts mit der Seife. Ne? Und wenn da Aloe Vera drin ist, so ein Kaktus, also ich weiß nicht. Ne? Also wenn das ein Mescalin-Kaktus wäre, da könnte man ja drüber reden. Aber so ist das, glaube ich, wirklich Unfug. Gut. Das ist nur Fett, man kriegt dann Fettaugen auf der Haut. Jetzt ist genug. Ausschläge, Pickel, Akne, das ist... Schnabel halten. Ja. Genug Defetismus hier. Also das ganze Genörgel, die Messe ist wunderschön. Die ist für den Hörer und ich denke, wir machen jetzt einfach als Gipfelpunkt der ganzen Entwicklung einen Beitrag über die Allgemeine Ortskrankenkasse, AOK, die Gesundheitskasse. Endlich mal was Schönes. Und dann sehen wir mal, ob du dann immer noch nörgelst. Ich muss den Hörer allerdings leider warnen. Es ist zwar die Ausstellung für den Hörer und auch die Tagesordnung für den Hörer heute, aber es wird trotzdem auf einigen verschlungenen Pfaden zur AOK gegangen. Vorsicht und bleibt dran. Frühling in den Städten, es wird Frühling auf dem Land. Die verliebten Pärchen rennen um die Ecke Hand in Hand. In den Parks auf bunten Bänken blinzeln sich die Renner zu. Songs von damals auf den Lippen spielen sie langsam blinde Kuh. Viele Leute tragen Hüte, da sind vorne Herzen drauf. Fragst du sie, wo habt ihr die her? Sagen sie Winterschlussverkauf. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt stoßen sich den Fuß und denken gleich, das war's, das war's, das war's. Auf dem Weg ins Büro findet Monika ihr wahres Ich. Das Fenster vom Taucherladen funkelte im hellen Licht. Und der Schrottplatz Peter faxt den Geist der Lamborghinis an. Und die Lamborghinis funken: Peter, du bist unser Mann. Viele Leute tragen Hüte, da sind vorne Herzen drauf. Fragst du sie, wo habt ihr die her? Sagen sie Winterschlussverkauf. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt stoßen sich den Fuß und denken gleich: Das war's, das war's, das war's. Und die Regenwälder atmen auf, die liebe Sonne lacht durchs Ozonloch, weil der Kanzler in Brasilien Urlaub macht. In den Bars, da rollt der Rubel von Petersburg bis Sofia. Und der Papst bläst auf dem Goldkamm, alle Engel sind schon da. Viele Leute tragen Hüte, da sind vorne Herzen drauf. Fragst du sie, wo habt ihr die her? Sagen sie Winterschlussverkauf. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt stoßen sich den Fuß und denken gleich: Das war's, das war's, das war's. Merci. Ja, liebe Hörer, wir befinden uns hier nach wie vor auf der FDH. Man kann den Kiesweg knirschen hören. Es ist eine nachdenkliche, eine Endzeitatmosphäre, die sich hier gebildet hat. Denn die Messe ist für heute zu Ende. Die Menschen waschen ihre Stände weg. Ja, man weiß ja nicht noch, was man sagen soll jetzt hier. Wollen Sie mich interviewen? Ja, was gibt es denn zu wissen? Ich habe die tiefste Stimme im ganzen Umkreis. Aha, und was ist der Grund dafür? Helium! Helium! Helium! Das ist das Zeug. Ist es überhaupt an? Sie müssen auf Aufnahme drücken. Total an. Bin ich dann auf Sendung? Du bist live im Äther. Im Äther, wo kann man das hören? Wird es später noch ausgestrahlt, dass ich es anhören kann? Wird möglicherweise Mittwochabend um 18 Uhr auf der Wüstenwelle 96,6 MHz terrestrisch, 97,45 MHz im Kabel ausgestrahlt. Das freie Radio für Tübingen und Reutlingen. Können Sie mir das aufschreiben? In Oberzentren, aber natürlich am Neckar. Ich kann mir das gar nicht merken. Ja, das ist uns von unseren Hörern auch so bekannt. Und wir gehen dagegen vor, indem wir Flugblätter drucken. Radio Wüstenwelle 96,6. Jetzt bitte einatmen und dann Radio Wüstenwelle 96,6 sagen. Hallo, Radio Wüstenwelle 96,6. Sehr schön. Die beste Musik im ganzen Umkreis. Ich würde sagen, wir könnten durch den Einsatz von Helium solche Beschleuniger an den Kassettenrekordern einsparen. Das ist ein kleiner Tipp für die Sendegewaltigen in Stuttgart. Es ist prima, dass man da so eine Cookie-Stimme kriegt. Ja, ist aber nicht echt so. Also das merkt man schon, Clemens, dass das nicht dasselbe ist. Ja, achso, aufschreiben. Hat jemand einen Stift? Oh, ja, was kriegt da jetzt dafür? Was? Lass nochmal, lass nochmal sagen. Mach mal. Ihr hört Wüstenwelle 96,6. Ich höre mich viel besser an. Das war Helium getuned, liebe Hörer. Helium, mach's gut. Wir strahlen nächste Woche kleine Helium-Portionen über den Äther aus. Könnt ihr auch so reden. Wird es 100% ausgestrahlt? Das kannst du auf das Dauerband machen. Ja, das ist alles gelogen. Wo das dann immer, wie bei SWF3, dann kommt es immer so wie Frau Werwolf. Kennen Sie die? Frau Werwolf? Nee, die ist mir nicht bekannt. Morgen! Ja, genau. Und was das kommt die, ja was immer hat für Hosen? Den, das kommt ja da immer dazwischen, zwischen den, nach den Nachrichten. Und dann kann das so immer kommen zwischen den Nachrichten. Und dann werde ich so voll berühmt durch das Radio. Aber wir müssen leider jetzt bekannt geben, dass wir ein Problem haben, weil wir strahlen gar keine Nachrichten aus auf der Wüstenwelle 96,6. Dankeschön. Sehr gut. Also es gibt aber das Dauerband, da kannst du das aufnehmen. Ja, das Endlosband fällt ja bald sowieso ganz flach. Also ja, aber solange es noch klebt. Ja. Aber das Endlosband finde ich gut. Genau, du kennst es also. Du bist ja krank. Natürlich kenn ich das. Du bist ja voll krank. Ich bin überhaupt nicht krank. Das Endlosband ist total scheiße. Ja, aber da das so scheiße ist, ist es ja auch wieder witzig. Ach so. Weil sie müssen das ja sparwitzmäßig anbetrachten. Ja. Ach so. Ja, mal diese. Stimmt, aber so betrachte ich es ja. Das ist so Helge Schneider-mäßig. Ja, jetzt eine Satire-Sendung um 18.30 Uhr am Mittwoch. Ach, 18 Uhr am Mittwoch. Auf welchem Sender? Wüste Welle 96,6. Harald Schmidt, das ist der Oberbürgermeister hier in Tübingen, oder? Und Stefan Raab auch. Stefan Raab ist bei MTV für Christiane Backer eingesprungen als Dole. Ich dachte bei RTV. RTV, ja. RTV macht ja immer diese diese Umfragen am Anfang der Zeitung. Das sind diese kleinen Fotos, die sind gemalt und die ganzen Texte schreibt Harald Schmidt. Nee. Mit Christiane Backer, doch. Aber hast du nicht gewusst? Steht in TV-Spielfilm hinten unter den Programminformationen links an der Spitze von dem oberen Absatz. Ich dachte bei Hör zu. Bei Hör zu auch, aber da muss man ein bisschen länger suchen. Also TV-Spielfilm ist ja überhaupt das Beste. Funk-TV ja, steht auf dem Titelbild. Kostet bloß den Mark. Wo kriegt man diese Luftballons her? Ja. Bei AOK. Geil. Soll ich ihn zeigen? Hin. Ich zeig's Ihnen. Ja. Ganz oben. Liebe Hörer, wir gehen jetzt zur AOK. Ich drehe mal gerade hier den Peak ein bisschen runter, weil sonst übersteuert das total. Ja, Harald Schmidt, was gibt's denn zu Harald Schmidt zu sagen jetzt aus Tübingen? Kennen Sie Urmel? Urmelle! Urmelle aus dem Eis. Also ich meine, die Fragen gehen zu weit. Bin ich jetzt live auf Sendung? Nein, live nicht, aber auf Sendung. Harald Schmidt ist doch jetzt zu Vox gegangen. Das ist schon sehr gut mit diesem Luftballon. Er ist doch jetzt bei Vox. Ja, Sie müssen mir das doch jetzt aufschreiben. Ja, wenn du nachdem hast... bei seiner Sendung Miteinander im ersten niemand mehr war, ist er ja zu Vox gegangen. Da war ja auch niemand. Also, oh, das ist ja so. Also aufschreiben, es ist ja so 96,6 MHz, das könnt ihr ja jetzt schon. Und das ist dann Mittwochabend um 6. Was? Wüste Welle 96,6? Ja, das höre ich ab und zu mal. Da kommen immer ganz gute Sachen. Mittwochabends um 6 kommt die Sendung. Kommt da was? Kommt da auch gute Musik? In der Sendung kommt keine gute Musik. Was kommt da für Musik? So Musikrichtung? Mittwochabend um 6 kommt keine Musik. Hat doch gemacht, auch. Ja, ein bisschen. Kommt. Wann war das? Samstagabend kommt Techno. Ja. Rotely Gate zum Beispiel. Genau. Und was kam da sonst? Samstag kam Techno? Ja. Da kommt auch Techno, höre ich gerade. Kommt da kein Soul? Und Soul Hip-Hop und so? Samstagabend oder überhaupt? Hier ist AOK. Ich weiß gar nicht, Blues kommt glaube ich gelegentlich. Soul nicht so. Liebe Hörer, die Wickelecke ist in Halle 17/18 am Stand des Landratsamtes Tübingen, falls da irgendwie ein Kind dabei hat, das er wickeln muss. Kollegen von Radio Neckaralp, Sonne für den Alltag, haben den Stand schon abgebaut. Aber bei der AOK kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch Helium-Luftballons. Wir werden mal sehen, was man damit alles anstellen kann. Guten Abend. Einen kleinen Luftballon vielleicht noch? Dass mir das kein böses Ende nimmt. Liebe Hörer, das Geräusch, das Sie jetzt gerade hören können, es wird gerade einer unserer beiden jungen Freunde hier aufgeblasen. Das ist kein schöner Anblick. Das ist angeschwollen zu einer dicken Heliumkugel. Es dringen im Körper Säfte aus allen Öffnungen. Das ist ganz unangenehm, dass am Stand der AOK sowas passieren kann. Also, ist schon schlimm. Ich dachte, die AOK wäre für die Gesundheit zuständig. Steht hier auch, glaube ich, irgendwo Gesundheitskasse. Aber nur steht bestimmt irgendwo Gesundheitskasse. Ja, da unten steht Gesundheitskasse. Die sind immer für mich da. Und es ist grauenvoll. Vielleicht ein paar Worte zur AOK an der Stelle? Nee, danke. Ja, bitteschön. Wie ist das mit dem Luftballon? Jetzt muss ich das auch mal ausprobieren. Achso. Sie wollen? Darf ich so lange reden? Ja, bitte. Wir sind jetzt auf Sendung auf Wüste Welle 96,6. Also ich hoffe jetzt, dass es ausgestrahlt wird, weil... Was passiert denn jetzt? Das ist ja interessant. Ihr Satire-Reporter redet gerade mit Helium. Also sehr interessante... Ja, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sein Saft ausgegangen. Er atmet neu ein. Jetzt wieder, ja. Jetzt wieder, aber es ist irgendwie gar nicht so auffällig, ne? Oder? Sie müssen tief Luft holen und einatmen. Nicht ausatmen. Und dann geht's total los. Ach, so tiefer. Wie tiefer? Guck mal, es sehen Leute zu. Und jetzt geht es. Ja, jetzt geht es ein bisschen. Ne? Also man hört ein bisschen, dass ich ein bisschen anders spreche als sonst. Aber es ist nicht weiter auffällig, finde ich. Und liebe Hörer, Sie kennen das schon. Ne? Sie kennen das. Geht auch manchmal ohne Helium. Jetzt ist es wieder weg. Ja, ich hab gerade einen Bonbon. Das hemmt den Speichelfluss nicht. Ich bin Ilja Richter. Hallo Freunde. Ich bin zwei Ilja Richter und einen Harald Schmidt. Was? Kannst du sagen gehen? Bitte? Ich verbitte mir das. Sind die von Pro Familia? Nee, die sind von AOK. Ah, ich würde, die werden auch schwer drüber gehen. Hallo, ich habe jetzt wieder die neue Heliumstimme von dem Ballon. Also ich bin da nämlich mehr drauf wie euer Kollege, der Radioreporter, weil ich... Es ist erstaunlich, dass irgendjemand das viel besser beherrscht. Ja, also, weil ich habe da mehr Übung drin, weil ich mache das schon den ganzen Tag. Also Sie machen das beruflicher, finde ich. Ja. Sie sind beruflicher Heliumatmer. Was ist denn da Hallo. Zu beachten? Hallo! Kollege Herr Finska hier. Ja? Ja, wie oft atmen Sie den Helium ein, Tagi? Und was? Wie oft? Also sobald ich einen Luftballon in der Hand habe und so eine Heliumflasche ja. zur Hand kriege. Oh, jetzt ist mir übelst schwindelig. Ja, das ist kein Sauerstoff. Der Kollege beherrscht es nicht so gut wie ich. Das Heliumatmen ist eine sehr hohe Kunst, im Radio sogar noch. Du hast doch keine Ahnung vom Heliumatmen. Klingt bei mir viel besser. Das beste Helium. Nee. Was? Was soll ich sagen? Mit AOK gibt es das beste Helium. Ja, das muss man schon sagen mit AOK. AOK produziert seit Jahren das beste Helium, das je gab. Also AOK sind die besten Heliumhändler. Ich glaube, das AOK Helium hält auch besonders lang vor, habe ich kürzlich im Spiegel gelesen. Diese Flasche leer geatmet. Der Spiegel ist sowieso sehr veraltet. Fokus berichtet sehr viel mehr über AOK. AOK Collection schon seit Jahren. Hier gibt es das beste Helium. AOK ist sowieso viel lässiger und jetzt wird mir sehr schwindelig. Und Wir müssen leider unsere Hörer über die Gefahren des Heliumatmens informieren. Hier am Stand der AOK auf der FDH-Messe. Tübingen. Es ist, also, liebe Kinder, macht es zu Hause nicht nach. Ja. Es ist, man muss es beherrschen und man muss... Singen, genau hinhören, Harald Schmidt. Also es sind hier unglaubliche Bilder, leider können wir das nicht zeigen. Hallo. Es ist erschütternd und ich denke, wenn man nicht wie wir gestellt ist durch jahrelang journalistischen Einsatz, dann ist man da also wirklich, gerät man an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Guten Abend. Ja, liebe Hörer, das war wieder mal eure Tagesordnung. Bevor wir hier vergessen, das Motto bekannt zu geben, tun wir das doch vielleicht mal gleich am besten hier sofort an dieser Stelle. Bitte das Motto schön. Der heutigen Sendung war eure Tagesordnung FDH für die Hörer. Ja. Ja, und wir sind auch wieder, wie gesagt, am Ende angekommen. Es kommt jetzt noch die Bekanntgabe der Mitarbeiter der heutigen Sendung. Das waren im Einzelnen Sven Saale, Martin Jung, Clemens Kieser, Hans-Joachim Fuchs und Kai Schreiber. Sowie die beiden freundlichen jungen Herren mit dem Heliumballon, die wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchten. Ja. Und all die jetzt im Studio sitzen, sagen Tschüss! Ich habe nun bei mir im Studio Josef Finzmeier. Herr Finzmeier, Ihr neuer Film und keiner weint mir nach, ist diese Woche in den Kinos angelaufen. Herr Finzmeier, könnten Sie vielleicht mal bitte die Brille abnehmen? Was bin ich? Die Brille abnehmen. Ach so, mein Brillen. Ja. Ja, wenn es mehr ist, dann nehmen wir es mal geschwind ab. Ja, das wäre sehr nett, ja. Au, voll Teufel!